hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Kopf und Herz. Ich schiebe euch noch eine Folge hinterher, weil ich die eigentlich davor vorbereitet hatte, bevor dann der Demo-Aufruf in meinem E-Mail-Account lag und ich dann doch beschlossen hatte, etwas über diesen Vorfall in Hellersdorf gemacht habe. Aber eigentlich habe ich in der U-Bahn heute nicht nur diesen Kuss mit meiner Freundin erlebt, sondern auch, ich habe schon jetzt zum zweiten Mal eine Werbung gesehen, wo ich dachte, das kann ja wohl nicht ernsthaft so sein. Und die Werbung heißt irgendwie so ähnlich: keine falsche Scham, Intim-OPs sind kein Modetrend, sondern helfen irgendwie zu einem guten Leben und einem besseren Selbstwertgefühl. Ja. Unglaublich, oder? Also jetzt gibt's Werbung in der U-Bahn, so ähnlich wie es ja auch Werbung in der U-Bahn gibt zu Laser, Total-Haarentfernung, Laser-Total-Haarentfernung. Gibt's jetzt auch Werbung dafür, dass man sich seine Schamlippen verkleinern lassen soll? Oder was weiß ich, was es da noch für Eingriffe gibt? Also es geht... Und also ich habe mir die Homepage daraufhin auch angeguckt und fand es doch also ziemlich krass irgendwie. Also ich finde es nicht mal, man weiß ja, dass es diese OPs gibt und dann wird auch immer gesagt, ja, das machen wir natürlich nur aus, was weiß ich, aus medizinischen Gründen oder weil es die Frauen so wollen. Aber ich finde dann wirklich, also wenn man nun schon Werbung dafür in der U-Bahn macht, dann finde ich es irgendwie echt schon echt abgefahren. Und also es, ich habe dann irgendwie auch jetzt ein bisschen gegoogelt und im Internet steht auch, dass 80% dieser Operationen werden also aus rein ästhetischen Gründen durchgeführt. Und viele Mediziner warnen auch davor. Ich meine, was anderes kann man sich auch fast nicht denken, dass das irgendwie jetzt... Jede OP ist irgendwie gefährlich und eine OP im Genitalbereich ist auf jeden Fall gefährlich. Und das ist wohl auch so ein Trend jetzt in den USA. Also da scheinen sich schon ganze Kliniken nur damit zu finanzieren. Ich habe dann auch eine Zahl gelesen, dass in einem Jahr, also in Deutschland, 20.000 Operationen durchgeführt werden. Also das ist alles ein Ausmaß. Ich glaube tatsächlich, dass es öfters passiert, als man denkt, dass niemand drüber spricht. Also es ist ja gut, dass man langsam mal anfängt, drüber zu sprechen. Und ich glaube auch, dass so die Mehrheitsmeinung nach wie vor ist, also wie Leute, liebe Frauen, lasst euch nicht da unten rumschnippeln. Die Männer wollen es nicht. Es ist absolut unnötig. Macht irgendwas anderes. Und aber es ist wohl so ein Trend, der aus den USA kommt und jetzt irgendwie da auch zunimmt durch diese Fernsehserie Californication, wo auch irgendwie solche OPs irgendwie Thema sind. In Großbritannien haben sich die Zahlen verdreifacht. Bei uns ist es wohl noch nicht so ganz so Trend, aber es nimmt wohl auch dazu. Und ich werde jetzt nicht in diese Kerbe reinschlagen, dass es ja das so ähnlich ist wie die Verstümmelung in anderen Kulturkreisen an Frauen, auch wenn vielleicht die Beweggründe teilweise dieselben sind von Befürwortern oder die Argumente. Ich werde jetzt aber dann nicht weiter argumentieren. Ich wollte euch eigentlich vor allen Dingen eins sagen an alle Zuhörerinnen, auch die dann nicht lesbisch sind und vielleicht nur irgendwelche Porno-Abbildungen von Vaginas kennen oder ihre eigene und dann da irgendwelche Vergleiche ziehen. Also, ich wollte einfach nur sagen, jede Vagina sieht anders aus und alle sind schön, wenn man den Menschen liebt. Und auch, also auch ohne, dass man den Menschen liebt. Aber erst recht, wenn man den Menschen liebt, ist es einfach absolut unerheblich. Und dass es jetzt schon Werbung dafür gemacht wird, ist einfach nur sexistisch, frauenfeindlich, lala, tralala. Der letzte, also ich kann es eigentlich nicht wirklich glauben. Und wenn es irgendwie medizinisch anratbar ist, dann bleibt das ja jeder Frau überlassen, mit ihrem Frauenarzt darüber zu sprechen, mit ihrer Frauenärztin. Ich hoffe doch, dass da eine vernünftige Beratung stattfindet und Werbung dafür. Also ich kann es eigentlich nicht wirklich glauben, aber anscheinend kann man damit Geld verdienen. Und ja, das wollte ich euch mal mitteilen. Ey, macht euch um Gottes Willen keine Sorgen um das Aussehen eures Genitalbereichs. Er ist wunderschön. Und ich wünsche euch jetzt, dass ihr in diesem Bereich schöne Erfahrungen sammeln könnt. Okay, macht's gut. Tschüss. I can't fly.